Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 963 an Schiller. Möchten Sie mir sagen, wie Sie Ihren Tag einrichten? Bis etwa 7 Uhr würde ich im Garten zu finden sein, nachher im Hause, den 19. Juni 1804. G.